from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge 57. Das Trikotnummernspiel, haben wir in der letzten Folge gesagt, haben wir sein gelassen. Wie immer, auch diese erste Playoff-Folge wird präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos kriegt ihr auf Facebook und unter basket.de. Ja, so, ich habe eben schon gesagt, wir fühlen uns ein bisschen wie Tom Cruise in Top Gun. Weil wir ungefähr mit riesigen Kopfhörern bemannt vor unseren Laptops sitzen. Und wenngleich wir natürlich anfangen könnten wieder mit einem Mea Culpa, dass wir es jetzt erst während den Playoff-Serien geschafft haben, den Podcast aufzunehmen, muss man natürlich auch mal eine Lanze brechen für uns. Wir sitzen nämlich gerade hier respektive mit einem Kaffee um 6.43 Uhr oder um kurz vor 1 in Deutschland mit einem Bitburger in der Hand, glaube ich, hast du gesagt. Ja, die Zeitverschiebung plus du hattest noch stimmlich ein bisschen zu kämpfen wegen einer Grippe oder wie auch immer, was du dir da eingefangen hast. Also jetzt sind wir aber voll da und steigen sofort ein in die Playoffs. Die ersten Spiele, das werdet ihr verfolgt haben, sind bereits gelaufen und wir knüpfen uns jetzt mal so in ein paar Quick-Hittern eine Serie nach der anderen vor. Ja, ich weiß nicht genau, wo du anfangen möchtest, im Osten oder im Westen. Puh, das ist mir eigentlich, wir können ja, ich guck gerade mal, welcher der erste Spieltag war, dann können wir es ja so chronologisch nach der Reihenfolge machen. Also das erste Playoff-Spiel in diesem Jahr war Indiana gegen Toronto. Ha, das hat ja direkt gut begonnen. Ich habe dich ungefähr bombardiert mit ein paar Nachrichten. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Geheimnis, dass ich für Indiana in der Serie bin. Wie eigentlich auch schon die ganze Saison. Das ist sozusagen meine Geliebte als Team. Ja, ich habe mich natürlich sehr gefreut zu sehen, dass Indiana da den Überraschungserfolg klar gemacht hat und das erste Spiel für sich entscheiden konnte. Und das ist immer so sehr interessant zu sehen. Man muss sich da immer häufig auf die Zunge beißen, nach dem ersten Spiel dann direkt irgendwie die ganze Serie zu deuten. Insbesondere, wenn man natürlich auf das Spiel OKC gegen Dallas guckt, die halt komplett aus dem Gym rausgescheucht und rausgeworfen worden von Oklahoma City. Das sieht ja jetzt auch ein bisschen anders aus, werden wir später nochmal drüber quatschen. Aber es ist natürlich trotzdem absolut riesig, wenn das Auswärtsteam eines der ersten beiden Spiele gewinnen kann. Weil sonst wird es ganz schwer. Wir alle kennen die Statistiken, wenn ein Team 2-0 führt, ist es, glaube ich, in über 80% der Fälle so, dass es dann auch die Serie für sich entscheidet. Insofern, das war wirklich sehr, sehr wichtig und da wird es sehr spannend sein zu sehen, wie die Serie weiter verläuft, wenn es jetzt nach Indiana geht heute. Ja, ich habe da auch überhaupt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Also an Toronto wurde auch vor den Playoffs schon so ein bisschen gezweifelt, weil sie es ja bisher noch nicht geschafft haben, eine Playoff-Serie zu gewinnen, jedenfalls in den letzten Jahren nicht. Und wie du schon sagst, es hat halt auch nicht gut begonnen. Also sowohl Kyle Lowry als auch DeMar DeRozan, der Backcourt, das hatten wir in einer der letzten Folgen gesagt, der Toronto Raptors, der mit Sicherheit zu den Besseren der Liga gehört, ist nicht so richtig in Fahrt gekommen. Auch, wenn ich da schon die Brücke schlage, auch in Spiel 2 nicht so richtig. DeRozan mit 10 Punkten, Kyle Lowry mit 18, es liegt weit unter ihrem Ligaschnitt. Und die Indiana Pacers haben das einfach sehr gut gemacht. Paul George spielt bislang eine sehr gute Serie und die Toronto Raptors haben sich dann im Grunde in Spiel 2 erst retten können durch eine ja für mich sehr überraschend gute Leistung von Jonas Valanciunas mit 23 und 15, was ich so nicht auf dem Zettel gehabt habe, der ja während der Saison nicht ganz so viele, wie gesagt, geschuldet dem guten Backcourt, nicht ganz so viele Touches gekriegt hat. Das war eins der ersten Sachen, glaube ich, die wir hin und her geschrieben hatten, nachdem du eine weitere Lobeshymne auf Miles Turner bei WhatsApp geschrieben hattest, dass ich gesagt habe, wer Luis Scola als ernstzunehmender Contender in einer der beiden Conferences in der Startformation hat, der wird Probleme bekommen. Und das hat sich, glaube ich, bei der Serie jetzt schon das einige und ein oder andere Mal gezeigt. Ja, du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen. Vielleicht erstmal zu dem, was du zuletzt gesagt hast. Es ist sehr witzig, dass beide Coaches irgendwie nicht ihr bestes Lineup tatsächlich aufs Parkett bringen. Bei Indiana startet auch LeVoy Allen. Und da ging es ehrlich gesagt vor allem bei Game 1 einfach darum, welcher Coach seinen Stolz als erstes runterschluckt und tatsächlich dann zu einem kleinen oder anderen Lineup wechselt. Und das war dann tatsächlich Frank Vogel, der recht klein gespielt hat mit CJ Miles auf der 4 teilweise oder Paul George dann eben mit Miles Turner als große Jungs. Und das hat sich dann natürlich absolut ausgezahlt, während auf der anderen Seite Dwayne Casey das nicht gemacht hat. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Sache, die ihm in den letzten Jahren auch angehangen worden ist, dass er vielleicht so die Lineups nicht perfekt managt. Das ist ja wirklich eine ziemliche Kunst innerhalb der Liga, wer wann wie viel spielt oder auch mit wem. Wir hatten da, glaube ich, vor 2-3 Wochen mal drüber gespielt, wie lang die Starter jeweils miteinander auf dem Feld stehen, was natürlich in den Playoffs umso wichtiger wird. Und das ist eine weitere Sache, die ich gerne ein bisschen beachten würde, jetzt auch in den nächsten Wochen, wie auch halt die Playoff-Rotationen aussehen. Wie ihr wahrscheinlich wisst, normalerweise spielt man ja bis zu 10 Leute, so 10, 11 Leute vielleicht sogar in ganz tiefen Teams, manchmal bis zu 12 während der regulären Saison. In den Playoffs sieht das ganz anders aus. Da hast du halt wirklich teilweise 7 bis 8 Mann-Rotationen. Da wird das also sehr eng zusammengesteckt, was die Spielzeiten und die eingesetzten Spieler betrifft. Und da muss ich definitiv was ändern. Ich wäre also nicht überrascht, wenn tatsächlich jetzt Patrick Patterson starten würde für die Raptors im nächsten Spiel, was absolut mehr Sinn macht. Gleichzeitig könnte man vielleicht auch argumentieren, ja gut, irgendwann müsste ja dann mal endlich ein Ball fallen für die Raptors. Sie haben eine effektive Field Goal Percentage in den beiden Spielen zusammengenommen von nur 43%. Ich glaube, Paul George hat unheimlich viel effizienter gespielt als Lowry und DeRozan zusammen. Fast schon in beiden Spielen eigentlich. Was Toronto bislang jetzt wirklich dazu bringt, die Schlinge aus dem Hals gezogen zu haben, ist, dass sie eine unfassbar hohe Offensive Rebounding Rate haben, und zwar 36,4%. Geiler Dreher, die Schlinge aus dem Hals ziehen, statt den Hals aus der Schlinge. Oh shit, ja. Das wäre dann eher. Es ist noch früh bei dir, es ist noch früh. Performance-Künstler. Aber gut. Es ist noch früh. Ja, ich finde das aber auch sehr konsequent, was Vogel da macht, weil dieses Small Ball haben sie sich ja für diese Saison auf die Fahne geschrieben und auch so ein bisschen die Saison dahingehend aufgebaut, dass Miami eigentlich so der einzige richtige große Spieler in der Starting Five ist und das jetzt dann auch in den Playoffs dementsprechend umzusetzen, finde ich insofern auch konsequent, weil Toronto das noch nicht so richtig machen kann. Sie hatten sich ja vor der Saison mit Carroll, der damals von den Atlanta Hawks kam, ein Small Ball Vierer ins Team geholt, also beziehungsweise eigentlich ein Dreier, aber jemand, den man im Small Ball dann auf der 4 spielen kann, der war jetzt lange verletzt und der kommt noch nicht so richtig in Tritt. Also dieses 3 und D, wofür er bei den Atlanta Hawks und dann auch am Anfang in der Saison bei den Toronto Raptors so gefeiert worden ist und was er gut kann, das kann er jetzt noch nicht so richtig ausleben. Das heißt, gezwungenermaßen musst du dann mit jemand anders auf der 4 spielen, was jetzt dann entweder Patterson oder Valanciunas sind. Und dann bist du natürlich relativ schnell wieder in der großen Rotation drin und Indiana versucht das bislang sehr anständig auszunutzen. Ja, wichtiger ist vor allem auch, wer spielt auf dem Flügel. Da hat halt eben Dwayne Casey noch keine Antwort drauf. Wenn man sich die totalen Minuten in den beiden Spielen anschaut, Norman Powell 39, DeMar Carroll 39, Terrence Ross 24, das muss sich definitiv ändern. Es ist jetzt wohl kein Geheimnis, dass ich kein Fan von Terrence Ross bin. Trotzdem, ich würde einfach sagen, nimm nur 2 Flügelspieler, die dann sich ein bisschen einspielen können, hoffentlich in die Rotation und wo der Schuss dann auch fällt. Ross ist 4 von 12 in der Serie, Carroll 3 von 7, nur 7 Schüsse in 2 Spielen, was auch sehr interessant ist. Norman Powell 3 von 10. Also auf dem Flügel läuft noch einiges nicht so sonderlich rund. Mhm. Und da muss man natürlich auch einfach sagen, Chapeau wieder einmal an George Hill. Ich bin der Meinung, dass da recht wenig drüber geredet wird. Ist natürlich ein einseitiger Trade mittlerweile, dass Kawhi Leonard für George Hill getradet worden ist am Draft Day. Jetzt Back-to-Back Defensive Player of the Year und Finals MVP. Trotzdem, George Hill ist wirklich ein wahnsinnig solider Spieler, der vor allem defensiv absolut gar keinen Fehler macht. Und das sieht man jetzt ganz klar in der Serie. Mhm. Ja, absolut. ein Stat vielleicht auch noch dazu, der das unterstützt, was du gerade gesagt hast, was die Flügel bei Toronto angeht. Im ersten Spiel 21% von der Dreierlinie geschossen, im zweiten Spiel 27%, wenn ich das richtig sehe. Genau dafür sind natürlich solche Leute wie DeRozan, wie Lowry, wie Carroll gedacht, wenn sie das Spiel auch ein bisschen breiter aufziehen. Und das klappt momentan noch nicht so gut. Wie gesagt, jetzt geht's nach Indiana. Der Heimvorteil ist erstmal egalisiert. Also man sagt ja so schön, wenn ein Team auswärts gewinnt, gerade in den ersten beiden Spielen, dann ist der Heimvorteil des anderen Teams dann passé. Also dieses We the North konnte Toronto bislang nicht in in zwei Siege ummützen. Wenn du jetzt so einen kleinen Ausblick wagst in die Serie, was würdest du sagen, wie es weitergeht? Das ist wirklich eher so ein Blick in die Glaskugel. Bei allen anderen Playoff-Serien habe ich da ein wesentlich besseres Gespür. Mhm. Hater könnte natürlich jetzt auch sagen, ja gut, das ist, weil da es nur Blowouts gehagelt hat. Aber ich glaube schon, dass es eng bleiben wird. Wenn man sich jetzt mal nur die nächsten beiden Partien anschauen wird, ich glaube, das wird ein Split. Ich kann mir gut vorstellen, dass Indiana tatsächlich eines der beiden Heimspiele für sich entscheiden kann. Und dann kommt es wirklich darauf an, wie du gesagt hast, kann Toronto seinen Heimvorteil und das mehr an Talent ausnutzen, um endlich in Runde 2 einzuziehen, oder wird Dwayne Casey gefeuert? Ja, das eine würde wahrscheinlich tatsächlich mit dem anderen einhergehen. Ich würde sagen, oder ich glaube noch, auch beim Stand jetzt von 1-1 würde ich dann doch eher zu dem größeren Talent tendieren und glaube, dass DeRozan und auch Kyle Lowry diese, sag ich mal, unterdurchschnittliche Form, die sie in den ersten beiden Spielen haben, insofern nicht halten werden, als dass sie mindestens eins, wenn nicht sogar jetzt noch zwei Spiele in der Serie, oder werden durch diese beiden entschieden. Wenn ich einen Ausblick auf den Ausgang der Serie werfen müsste, würde ich sagen 4-2 für Toronto. Okay, ja. Hört sich wahrscheinlich ganz gut an. Ich würde trotzdem auf 4-3 für Indiana gehen. Muss ich natürlich jetzt machen. Yeah. Ja gut, meins ist auch jetzt nicht so sonderlich risikoreich, ne? Nehmen wir das andere, vielleicht die andere Serie, die auch gestern Nacht, dann bekommen wir jetzt irgendwie ein bisschen raus, das war, glaube ich, dich nachts, für mich morgens, das zweite Spiel gemacht hat, Charlotte gegen Miami. Eine der beiden designierten Serien im Osten, die eigentlich viele vermeintliche Experten, sage ich jetzt einfach mal, als wirklich sehr eng angesehen haben. Jetzt gab es noch Neuigkeiten, dass Nicolas Batum wahrscheinlich ausfallen wird für den Rest der Serie. Miami führt extrem komfortabel 2-0. Das riecht mir sehr nach Sweep, oder? Nicolas Batum ist für mich der Neckbreaker für die Charlotte Hornets. Also ohne ihren zweitbesten Spieler, der für mich ist nach Kemba Walker, die Serie von 0-2 jetzt umzudrehen, auch wenn Al Jefferson so langsam wieder in Tritt kommt und an alte Tage anknüpft mit 25 Punkten im letzten Spiel. Keine Chance. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt relativ schnell zu Ende gehen wird. Unter anderem deswegen, und auch das war einer der ersten Kommentare in unserem Playoff-WhatsApp-Chat, weil Dwayne Wade wieder zurück ist. Der siebte Frühling, oder der wievielte ist es jetzt? Ja, aber das hat mich nicht so überrascht, wenn seine Gesundheit stimmt. Ist das genau die Zeit in den Playoffs, wo er wirklich aufdreht? Witziger Stat, und das spricht einmal mehr dafür, dass Dwayne Wade einerseits sein Spiel noch nicht zu groß umgestellt hat im Alter, was sehr interessant ist. Viele Leute haben prophezeit, ja, Dwayne Wade wird nicht wirklich gut altern können, weil sein Spiel nur auf seine Athletik aufgebaut ist. Das müssen die Leute jetzt ein bisschen umstellen, weil das Spiel ist eher auf seine Finesse ausgebaut. Also wenn man jetzt allein den Eurostep nimmt oder halt vor allem im Post, was er da mittlerweile an einer Vielzahl an Moves drauf hat, das ist wirklich schon erstaunlich. Und ich möchte jetzt nicht ins Floskelland gehen, aber wie er dann irgendwie die jungen Spieler da teilweise echt wirklich vernascht, das ist echt schon Wahnsinn. Und ich habe im Stat gehört, dass, glaube ich, der letzte Dreier, den er versenkt hat, im Dezember war. Und das ist für die heutige NBA absolut krass dafür, dass er so effizient ist und Spiele wirklich, jetzt sieht man bei den ersten beiden Spielen, wirklich so entscheiden kann mit seinem Spielaufbau und seinem kompletten Game. Ja, voll. Und ich glaube, das ist auch der letzte Dreier im Dezember, das würde ich sogar in einen Vorteil ummünzen für ihn oder ins Positive, weil er weiß halt, was er kann und was er nicht kann. Und dann probiert er auch nicht lange raus und macht es so wie Josh Smith oder andere Leute, die halt mit Gewalt versuchen, irgendwelche Dreier zu schmeißen, obwohl sie es eigentlich nicht können, sondern er nimmt wirklich die Schüsse, von denen er sich sicher ist, dass da mindestens eine hohe Field Goal Percentage bei rausspringt oder er um die 50% liegt. Das sind, wie du gesagt hast, seine Post-Moves, das ist der Zug zum Korb, wo er für mich auch immer noch einer der besten End-One-Spieler in der ganzen Liga ist, und das ist sein Mid-Range-Jumper. Und alles andere, was eben nicht in seinem Repertoire liegt, das versucht er auch nicht zu erzwingen. Und dann kommt man halt relativ schnell auf die Zahlen, die er aktuell auflegt. Wobei ich allerdings vielleicht das noch dazu sagen muss, dass ich von, ich habe gerade noch heute Abend, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich mir noch das letzte Spiel so ein bisschen angeguckt, erstes Viertel und viertes Viertel. Ich finde auch Dragic macht einen verdammt guten Job. Also ja. Er ist jetzt von den Stats, finde ich, ist er jetzt nicht so überragend mit 18 Punkten im letzten Spiel zum Beispiel und auch nicht viele Assists. Aber ich war überrascht, was Dragic, wenn er will, für eine harte und kompromisslose Defense spielen kann, ehrlich gesagt. Und das gleicht dann vielleicht auch das, was Dwayne Wade hinten an Schnelligkeit nicht mehr hat, ein Stück weit aus. Das hat mir sehr gut gefallen. Und da noch ein Stat, den hatte ich da gerade während des Spiels gehört. Bis zum, ich glaube, der zweiten gespielten Minute im dritten Viertel oder so, hat Miami fast 70% aus dem Feld geschossen. Oder irgendwie 75% oder sowas. Die Sache ist, das schaffen sie ja fast über die beiden Spiele, über die gesamte Playoff-Serie. 119 Punkte im Schnitt in zwei Spielen, effektive Field Goal Percentage von 64% fast. Wahnsinn! Hassan Whiteside ist 17 von 19 aus dem Feld. Und das ist halt auch. Was wird der eincashen, ne? Ja, zu Recht. Ich glaube, ich habe es ja auch noch vor den Playoffs geschrieben. Das wird echt wirklich interessant, weil entweder verliert er extrem viel Geld oder er macht noch mehr, beziehungsweise garantiert sich einen dreistelligen Dollarbetrag. Und danach sieht es momentan aus. Mal sehen, wie es in der zweiten Serie wird. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen von meinem hohen Ross runter orakeln, dass ich auf Miami als Eastern Conference Playoff Finals-Kandidaten getippt habe. Aber das sieht schon wahnsinnig gut aus, auch wenn du dir jetzt anschaust, dass die Minuten natürlich auch dementsprechend runtergehen. Es gibt nur drei Spieler, die im Prinzip mehr als 30 Minuten averagen bislang in der Serie. Einer davon ist der Rookie Josh Richardson, der zu einem neuen Ray mutiert, für was seine Rolle betrifft, zumindest für Miami. Also das ist wirklich Wahnsinn, was der trifft in letzter Zeit. Und ja, ich bin wirklich wahnsinnig impressed. Gleichzeitig bin ich einfach unfassbar enttäuscht von Charlotte, die eine wahnsinnige Defense gespielt haben in der Saison. Und ich hätte wirklich jetzt bei weitem nicht gedacht, dass das zwei Spiele hintereinander so schwach ist, was sie defensiv aufs Parkett bringen. Weißt du, vielleicht weißt du es, aber wenn du es nicht weißt, dann schätz mal, welche Field Goal Percentage von 3 Charlotte im letzten Spiel hatte? 17%? 6. Wahnsinn. 6%. Und in der Saison haben sie dann unter anderem wegen Kemba Walker, wegen Nicolas Batum, wegen Jeremy Lin von der Bank, dann durch den Zukauf von den Memphis Grizzlies mit Courtney Lee zu den besseren Teams gehört. Und dann in den Playoffs schießt er 6. Ich gucke jetzt mal aufs erste Spiel, wie es da war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wesentlich besser geworden oder wesentlich besser ausgesehen hat. Sekunde. Erstes Spiel, da haben wir es. 91 zu 123, diese Riesenklatsche. Ja, 30%. Nicht so schlecht, aber auch nicht so berühmt. Also ich meine, Courtney Lee spielt nach wie vor eine absolut souveräne Serie. Er ist wahrscheinlich der Einzige, der überdurchschnittlich spielt, neben Kemba Walker vielleicht jetzt, der besonders im letzten Spiel, ich glaube, er hat schon 20 Punkte zur Halbzeit gehabt und so, der Einzige war mit Al Jefferson, der die Hornets überhaupt im Spiel gehalten hat. Aber es geht jetzt gar nicht mehr so um den offensiven Output, das war okay, sondern vor allem auch defensiv. Und der Spieler, den ich vor der Serie auch als X-Faktor bezeichnet hätte, ist im wahrsten Sinne zum X-Faktor geworden für sein Team, aber aus der negativen Sicht, das ist Marvin Williams. 1 von 17 aus 2 Spielen ist gut für eine 5,9%ige Field Goal Percentage. 5,9 in Zahlen nochmal. Und das ist wirklich so, während der Saison unfassbar underrated gewesen. Ich meine, ist natürlich auch seinerseits seines Zeichens ein großer Draft-Bust der Atlanta Hawks gewesen als Second Overall Pick. Aber diese Saison 1,5 Blocks pro Spiel, hat den typischen Stretch-Vierer-Part gespielt, hat, glaube ich, über 120 oder 130 Dreier geswischt in der Saison. Also war wirklich wahnsinnig guter und essentieller Teil des Teams und der Philosophie, und er ist komplett per Steckbrief gesucht bislang und mehr noch wahrscheinlich eher von der Polizei gesucht, um ihn dann wirklich irgendwo einzusperren, weil er seinem Team wirklich sehr schadet. Im Knast wegen Arbeitsverweigerung. Yes. Was Miami für ein verrücktes Team hat. ISO, ISLO, Joe Johnson, ungeliebt aus Brooklyn gekommen. Luol Deng von Thibodeau, über den wir heute auch nochmal sprechen wollen, in Grund und Boden gerannt und spielt trotzdem wieder 36 Minuten. Hassan Whiteside undrafted und jetzt wahrscheinlich von einem dreistelligen Dollarbetrag. Dwayne Wade schon dreimal totgesagt und entscheidet wieder die Playoff-Serie. Luol Deng. Ja, ja. Und Dragic, dem man auch schon nachgesagt hat, der Vertrag ist viel zu viel, spielt jetzt vielleicht die beste Serie oder die besten paar Spiele hintereinander seiner Karriere oder mit. Krass, hätte ich nicht gedacht. Und das muss man sagen, obwohl Chris Bosh ja nach wie vor fehlt. Also einen legitimen All-Star und einen der besten auf seiner Position, den haben sie noch nicht mal dabei. Hut ab. Ja, es kann natürlich, da muss man jetzt ein bisschen stoppen. Devils Advocate spielen. Es kann natürlich sein, dass wenn sie ein Team spielen, was Miami ihrerseits den Spielstil eben aufzwängt, dass Miami dann wesentlich viel mehr Probleme hat als sie jetzt momentan haben. Sie können ihren Stiefel runterspielen, sie können groß spielen, viel in den Low Post gehen und eben die relativ kleine Aufstellung unter den Guards vor allen Dingen ausnutzen mit Joe Johnson und Dwayne Wade. Wenn sie jetzt ein anderes Matchup haben, wo sie eben den Spielstil ein bisschen anpassen müssen, dann sieht das bestimmt schon ein bisschen anders aus. Ja, aber dann zum Übergang zur nächsten Serie frage ich mal ganz ketzerisch, gibt's denn im Osten überhaupt ein Team außer die Cleveland Cavaliers, die in der Lage sind, jemand anders ihren Spielstil aufzudrücken? Nein. Wahrscheinlich nicht. Momentan also, nicht. Am ehesten natürlich nicht. Toronto, aber wenn wir jetzt vielleicht, bevor wir zu Detroit und Cleveland gehen, dann zu der nächsten Serie der vermeintlich spannenden Matchups gehen, Boston gegen Atlanta nämlich, die ebenso nach einem Blowout riecht, dann muss man natürlich ganz klar sagen, dass auch das weniger das starke Spiel von Atlanta ist, sondern eher das recht schwache Spiel der Boston Celtics, vor allem was den offensiven Output betrifft. Das sieht man im ersten Spiel mit den 101 Punkten weniger. Ich glaube, da hatten sie auch zur Halbzeit irgendwie nur eine absolut grausige Anzahl an Punkten und vor allem was die Effizienz betrifft, war das sehr, sehr schwach. Und in Game 2 dann 72 Punkte total. Bei einer effektiven Field Goal Percentage von bislang 38,4%, absolut unterirdisch, dann sieht das schon sehr, sehr mau aus. Ja, aber dann bleiben wir jetzt mal bei der Serie. Ich finde aber, dass der Wegfall von Avery Bradley nicht unter den Tisch gekehrt werden kann. Oder man sieht jetzt tatsächlich mal, wie wichtig er wirklich für das Team ist und was für ein Problem du hast, wenn dein einziger Scorer auf dem Parkett gefühlte 1,55 groß ist und du die anderen im Team guten Gewissens mit einer Field Goal Percentage von, die du gerade genannt hast, 30% plus minus X werfen lassen kannst. Dann bist du auch relativ leicht ausrechenbar. Boston ist natürlich dafür bekannt, dass sie viel, was spielerische oder was die Defizite in spielerischer Finesse und Talent vielleicht ein Stück weit auch offensiv wettmachen durch Hustle, durch Grind und so weiter und so fort. Aber das bringt dich eben nur so weit. Und dann nur so weit, wie Isaiah Thomas in der Lage ist, das den ganzen Load vom Scoring zu übernehmen. Jared Salinger 6 von 19, Jay Crowder 6 von 25, Marcus Smart 6 von 21. Das ist ja im Prinzip das auch, was du gerade gesagt hast. Das führt natürlich dazu, dass jetzt Spieler Rollen spielen offensiv, die nicht für sie gemacht sind. Es war generell ein Problem, dass du im Prinzip offensiv nur zwei Optionen hattest, in Isaiah Thomas und dann, sage ich mal so, Elbow Midrange Game von Avery Bradley, wo er mittlerweile eigentlich sehr effizient ist. Wenn dann noch Kelly Olynyk ausfällt, wie jetzt im zweiten Spiel, dann wird es natürlich sehr, sehr eng. Und ich hatte auch vor der Playoff-Serie gesagt, es kommt häufig dann doch in den Playoffs auch darauf zurück, dass du einfach dir anguckst, welche die besten Spieler sind. Nicht unbedingt der Beste, aber wenn du dir die besten fünf nimmst, und da würde ich jetzt mittlerweile fast sagen, sind vier von fünf, mindestens aber drei von vier von den Atlanta Hawks. Mhm. Alle Atlanta Hawks Fans mal kurz die Stöpsel aus dem Ohr. Ich finde die so langweilig. Ich kann mir das nicht angucken, wirklich. Da ist null Emotion, gar nichts. Bei mir kommt da überhaupt nichts an. Wirklich nicht. Also das Coaching, den Spielstil, das Passing Game, das gute Shooting, die sauberen Moves, also so aus dem Basketball-Lehrbuch, das kann ich alles respektieren, das gucke ich mir auch gerne an, aber so richtig kommt da für mich nichts rüber. Die Atlanta Hawks sind 45-jährige Veganer. Sie könnten cool sein, aber sie sind es wirklich. Also ich würde mich nicht wundern, wenn Paul Millsap und Al Horford, wenn sie nicht auf dem Platz stehen, in Birkenstocks rumrennen mit Dinkelbrot, privat wahrscheinlich mit Vollbart und Undercut. Na, aber das wäre zu cool. Das meine ich ja mit 45. Es kann ja sein. Ja, aber so gewollt cool. Okay. Der Einzige, der da richtig aus der Reihe fällt, ist Lamborghini Schröder. Ja, und natürlich das Vogelnest von... ach nein, Quatsch, ich bin ja schon noch im letzten... Nein, das ist in... Das ist in die, Toronto mittlerweile. Diese Kopf-Haarpracht-Frechheits-Vogelnest ist mittlerweile in Toronto. Ja. Dennis Schröder... Ausblick, wir haben Ausblick vergessen. ...in der gerade. Serie, was für uns aus Deutschland natürlich immer ganz interessant ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, das geht euch bestimmt genauso. Ich bin immer noch mal 5% aufmerksamer, wenn Dennis Schröder dann ins Spiel kommt. Interessant, letztes Spiel gab's Foul Trouble unter den Point Guards von den Boston Celtics. Da wurde dann erst RJ Hunter eingewechselt, der nach 2 Sekunden ungefähr 2 Dreier aus Inbound Plays von Kyle Korver dann zugelassen hat. Jedes Mal sofort direkt Timeout genommen von Bradley Stevens und sofort auf die Bank gesetzt, sodass dann tatsächlich Terry Rozier, einer der 3500 First Round Point Guards und First Round Picks der Boston Celtics mal spielen durfte. Und der hat wirklich Dennis Schröder das Leben ziemlich schwer gemacht, was ehrlich gesagt für mich kein gutes Zeichen ist. Dennis Schröder müsste jetzt, und er hat wirklich als Reserve oder als Reservist eine super Saison gespielt, müsste eigentlich in solchen Matchups wirklich die Poise haben, wie die Amerikaner sagen, ja. Wirklich das Matchup zu gewinnen und da wirklich ja Punkte zu machen oder dem Spiel ein bisschen seinen Stempel aufzudrücken, und das hat er bislang in beiden Spielen nicht gemacht. Ja, absolut, da muss er glänzen. Also gerade wenn du was das Spielerische angeht und dann jetzt sogar den Stand der Serie so überlegen bist mit deinem Team und dann noch die eine oder andere Minute länger auf dem Parkett stehen bleibst, da muss wirklich ein bisschen mehr kommen. Es ist jetzt auch es ist ja jetzt kein Welpenschutz mehr. Er hat ja jetzt schon ein Playoff-Jahr hinter sich, und es ist auch nicht sein erstes Jahr in der NBA. Also da muss er wirklich ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Würde mich trotz aller Eskapaden in den letzten Wochen, die man auf diversen Social-Kanälen gesehen hat, doch sehr freuen, wenn er dann mit sportlich positiven Schlagzeilen auch in der Zeitung stehen würde. Wir haben gerade den Ausblick für Miami gegen die Hornets vergessen. Und das müssen wir dann jetzt für Atlanta-Boston, bevor wir zu Cleveland kommen, um alle Teams mal aufgezählt zu haben, dann auch noch machen. Also, okay, es geht schnell. Charlotte 4-0-4-1. 4-0-4-1. Ich sage 4-1-4-1. Ja, kann gut sein. Ich glaube, Charlotte hat gezeigt, dass wenn sie die Defense in den Griff bekommen, dass sie da vielleicht ein Spiel stehlen können, muss man ja mittlerweile sagen. Sieht aber schlecht aus auf dem Flügel. Ja, ein Kemba Walker-Spiel. Fände ich ganz gut. Crying Jordan. Ja, müssen sich ein bisschen für die Saison belohnen. Wenigstens mit einem Playoff-Spiel zu Hause. Wie sehr regt es ihn auf, dass er jetzt nur noch präsent ist in einem Meme? Und versteht er das überhaupt? Nee, verstehen tut er das, glaube ich, nicht. Vielleicht ist es ihm egal, weil er sich für den größten Owner in der ganzen NBA hält. Aber es ist schon echt krass. Ne? Es ist schon krass. Du bist der GOAT und alle reden im Prinzip jetzt nur über dich, indem sie dein weinendes Gesicht nehmen und überall im Internet verbreiten. Ja, wenn das so weitergeht, dann müssen sie das Ding bald auf die Schuhe und auf die Klamotten drucken, weil den Jumpman keiner mehr kennt. Und wenn sie wieder mit 4-0 rausfliegen, müssten sie überlegen, sich das vielleicht aufs Trikot als Werbedruck zu machen. Der Kopf der Wespe in dem Logo. Und dann stell dir mal vor, wie das aussieht, wenn Spencer Horst zu einem Dreier hochsteigt und da ist Jordan Crying drauf. Die müssten den Ball auch so bekleben bei Heimspielen. So, lass uns zur letzten Ostserie kommen. Detroit gegen die Cleveland Cavaliers. Ich habe heute noch auf Facebook eine Sache gepostet. Ich weiß gar nicht, da wir irgendwie 4 Tage wegen Zeitverschiebung auseinander sind gefühlt, ob du das gesehen hast. Stanley Johnson hat sich nach dem 2. Spiel geäußert und meinte, ich bin in LeBrons Kopf drin, hat sich aufgeregt. Der macht immer nur Trash-Talk, wenn er mit 16 Punkten vorne liegt, nie wenn es 0-0 steht. Ich weiß ganz genau, wie ich ihn zu verteidigen habe und ich versuche hier nur mein Spiel zu machen. Grund dafür war, dass LeBron wohl an ihm vorbeigegangen ist und ihm mal so kurz die kalte Schulter gegeben hat, was Stanley Johnson dann zum Anlass genommen hat, zu sagen, ich bin in der Lage, in seinen Kopf zu kommen, ich bin in der Lage, wie kein anderer, ihn in der Liga zu verteidigen und, und. Die Antwort von LeBron war 12 von 18 aus dem Feld und Cleveland führt die Serie 2-0 an. Zurück ins Glied, Rook. Du hast gar keinen Namen. Du, ja, ich habe gar nicht bei deinem Namen. Deine Teammates nennen dich noch nicht mal beim Namen. Du bist nicht Mr. Johnson oder so, du bist Rook, hol Cookies. Ja, genau, Cookies. Ich habe nämlich unter den Facebook-Post geschrieben, wie Oma damals gesagt hat, wenn der Kuchen redet, haben die Krümelpause. Ja, ist so. Ist aber tatsächlich trotzdem interessant. Ich habe leider das zweite Spiel jetzt nicht mitbekommen. Ich werde alt. Ich bin tatsächlich dann gestern, komme ich jetzt mittlerweile immer nach Hause. Ich kann die Spiele kaum live sehen, weil ich jetzt nicht mehr nachts mir irgendwie Nachtschichten machen kann, sondern ich sitze dann tatsächlich an der Arbeit und kann mir auch die Live-Ticker nur verkneifen, weil ich dann gerne abends noch ein bisschen den Thrill haben möchte. Insofern habe ich das zweite Spiel nicht gesehen, aber das erste Spiel war ja wirklich, ich habe es dir gesagt, das Beste der kompletten ersten Spiele, sage ich jetzt einfach mal. Wirklich ziemlich feisty das Team aus Detroit, sehr gut gecoacht, so hat man es erwartet, aber auch mit Charakteren. Reggie Jackson hat wirklich, man muss ja sagen, in Anführungsstrichen, das von ihnen geführte Team, zumindest in diesem Spiel, dann wirklich zurückgeführt. Marcus Morris war ein Vulkan, hat Wahnsinn. Nichts verfehlt. Und das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Also macht Spaß, diese Serie sich anzuschauen. Also generell im ersten Spiel das Shooting der Detroit Pistons über die ersten 3 Viertel, absolut krass. Also ob es jetzt Caldwell Pope war oder wie du gerade gesagt hast, Marcus Morris mit 19 Punkten in der ersten Halbzeit. Tobias Harris ist da so ein bisschen abgefallen, aber auch Reggie Jackson oder dann auch wirklich, und das hat ihm wahrscheinlich dann so Rückenwind gegeben, Stanley Johnson von der Bank. Die haben geswischt und geswischt und geswischt und Cleveland hat zwar immer nachgelegt und war auch die meiste Zeit irgendwie 2-3 Punkte vorne, aber Detroit hat sich übers ganze Spiel nicht abschütteln lassen. Am Ende hat dann vielleicht auch diesem jungen Team so ein bisschen die Cleverness gefehlt. Aber das war schon richtig gut mit anzusehen. Ich glaube auch, das war so von allen ersten Spielen der ersten Runde war das Beste. Eine Sache, bevor wir vielleicht ein bisschen auf die Taktik, das Taktikbrett schauen. In dem Spiel, das erste Spiel war natürlich in Cleveland, war es so, ich war total abgelenkt, weil in der ersten Reihe, also Courtside-Seat, saß eine Familie mit so einem, ich muss es leider jetzt sagen, so ein bisschen schnöselmäßigen weißen Teenager, der die wohl aus Detroit kam. Und der ist tatsächlich jedes Mal aufgestanden, wenn ein Spieler von Detroit auch nur zum Dreier angesetzt hat, hat sich umgedreht und hat dann irgendwie die ganzen Faxen gemacht. Und ich glaube, mich hat schon so sehr abgelenkt, als ich es geguckt habe. Ich weiß nicht, ob jetzt jemand von euch auch schmunzelt zu Hause und es genauso gespürt hat. Aber es hätte mich so aufgeregt, wenn ich in der Arena gesessen hätte als Heimspiel und dann sitzt da so ein reicher Schnösel, der $10,000 ausgibt für seinen Seed und dann solche Faxen macht. Aber gut, er ist auf jeden Fall häufig aufgestanden, weil sie viel getroffen haben. Act like you've been there before. Not so much. Not so much. Was mir aufgefallen ist, wenn wir dann doch jetzt auf die Taktik zu sprechen kommen, Kevin Love. Tyronn Lue macht eine Sache für mich jedenfalls jetzt in dieser Serie, weil er sich's auch leisten kann, in dieser Serie, eine Sache viel besser als David Blatt noch im Vorjahr. Und zwar geht Kevin Love in den Post. Zwar immer noch nicht so viel, wie er es in Minnesota gemacht hat, aber jetzt im zweiten Spiel zum Beispiel waren es 3 oder 4 Possessions fast hintereinander, wo die komplette Seite für Kevin Love geklärt worden ist. Normalerweise stellt Cleveland auf die eine Seite J.R. Smith und Kyrie Irving. Moskov zieht sich so ein bisschen raus, knapp außerhalb der Zone, um zum Offensiv-Rebound da zu sein. Und auf der anderen Seite spielen dann ein Pick-and-Roll LeBron und Kevin Love. LeBron zieht meist zum Korb, wird gedoppelt, wenn er zum Korb zieht und kickt den Ball raus. Kevin Love wartet dann an der Dreierlinie. Jetzt war es aber so, dass LeBron ganz klassisch den Ball in den Post gegeben hat und Love wirklich in der Lage war, wie man es dann aus Minnesota-Zeiten gekannt hat, seinen Gegner im Post regelmäßig nass zu machen. Ob es jetzt ein Fadeaway-Jumper war, ob es ein Hookshot war, ob es einfach ein Slash zum Korb war oder dann auch das Nachgehen zum Offensiv-Rebound, was er auch immer sehr gut konnte. Diese Plays wurden im letzten Jahr fast überhaupt nicht gespielt, sondern da wurde er fast exklusiv an die Dreierlinie gestellt und das sieht man, da hat schon eine Entwicklung im Team stattgefunden. Andererseits vielleicht noch eine Sache dazu, das hat für mich aktuell, obwohl er eine ganz passable Serie spielt, aber zur Folge, dass ich finde, dass Kyrie Irving auf einmal wie ein Fremdkörper da rumläuft. Also er macht zwar seine Punkte, weil er einfach ein guter Shooter ist und weil er auch schneller ist als Reggie Jackson und ihn dann einfach mal übertöpeln kann, wenn er zum Korb zieht, aber es werden kaum Plays für Kyrie Irving gelaufen, auch von LeBron nicht. Ja, das stimmt. Vielleicht zum ersten Punkt. Kevin Love hat tatsächlich in den beiden Spielen, kleine Sample Size natürlich, eine höhere Usage Rate als LeBron. 30% Usage Rate, was sicherlich genau das ist, was du auch gerade gesagt hast, dass man ihn einfach mehr einsetzt. Das hat aber auch damit zu tun, dass man ein bisschen mehr Cross-Match beziehungsweise auch Small-Ball spielt. Kevin Love wird auf der 5 eingesetzt und ich glaube, dass er eigentlich sehr gut gegen Andrew Drummond matcht. Gerade auch, was natürlich die Rebounding-Qualitäten betrifft. Wir haben das häufig genug erwähnt, das muss man eigentlich mehr in den Vordergrund stellen, wenn man gameplant für die Cleveland Cavaliers, dass Kevin Love eigentlich wirklich über die letzten, oder seit er in der Liga ist, einer der besten Rebounder auf beiden Seiten des Feldes ist, in der gesamten Liga. Da kann er also durchaus gegen Andrew Drummond bestehen, wenn natürlich der Größen- und Athletikvorteil ganz klar bei Drummond liegt. Aber wenn du dann natürlich offensiv Kevin Love hast und Drummond crossmatchen musst, das hat man besonders im ersten Spiel gesehen, dann kannst du Drummond nicht wirklich als Rim Protector einsetzen und dann muss er ganz weit oben an der Dreierlinie eben agieren, muss hatchen beim Pick and Roll und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist eine Sache, wo ich habe das zweite Spiel, wie gesagt, leider jetzt noch nicht gesehen, wo Detroit eine Antwort drauf finden muss, sei es ihn vielleicht auf Shumpert zu setzen, aber ich glaube nicht, dass es gut ist für die Pistons, wenn Drummond weiterhin Love deckt. Ich glaube, das ist ein recht großer Vorteil für die Cleveland Cavaliers. Ja, sehe ich genauso. Man hat auch im zweiten Spiel dann direkt die Adjustments, also die Anpassungen an das erste Spiel vom Coach der Cleveland Cavaliers, von Tyronn Lue, gesehen. Das heiße Shooting der Detroit Pistons wurde dann im zweiten Spiel sofort unterbunden. Heißt, so viele Schüsse wie im ersten Spiel haben eben Marcus Morris und Reggie Jackson und Caldwell Pope und beziehungsweise auch Stanley Johnson dann von der Bank nicht mehr bekommen. Die Dreierlinie wurde viel besser verteidigt, sondern man hat dann gesagt, okay, dann gib den Ball lieber, bevor wir uns wieder so viele Dreier fangen, lieber rein zu Drummond, der dann zwar 20 Punkte auflegt, aber alle anderen sind im Schnitt fast 10 Punkte schlechter als im Spiel vorher. Aus 50% von der Dreierlinie im ersten Spiel wurden dann ganz schnell 23%. Ja, kurze letzte Anekdote. Channing Frye, schön DNP im ersten Spiel abgeholt, dann 11 Minuten Junk gespielt im zweiten. Schöne Grüße in die Küche. Ich glaube, das wird interessant zu sein, was so das Over-Under für 3-Punkte-Attempts in den Playoffs von Channing Frye ist. Amen. Ausblick 4-0? Ich glaube, ich setze auf 4-1. Hat mich wirklich beeindruckt, was die Detroit Pistons aufs Parkett gelegt haben. Das erste Spiel, ich glaube, so wie ich jetzt den Boxscore interpretiere, ist es zwar klarer gewesen, aber sie haben trotzdem solide offensiv agiert. Ich glaube auch, dass die Bank ganz gut equipped ist soweit. Insofern sage ich 4-1 für Cavaliers. Alright. Springen wir in den Westen. Ich habe es jetzt gerade vor mir. Wollen wir vielleicht damit anfangen? Portland gegen die Clippers? Sollen wir vielleicht einfach 2 Minuten über San Antonio sprechen und dann es auch gut sein lassen? Ja, so machen wir es. Dann haben wir sprechen nämlich diese Serie schon mal weg und müssen dann nicht irgendwie den Pod damit beenden. 4-0. Kommen wir zu Portland gegen den Clippers. Genau, machen wir. Ja, vielleicht wenn wir einfach nur in dem Atemzug, dass eben Kawhi zum zweiten Mal hintereinander zum Defensive Player of the Year geworden oder gewählt worden ist, ist jetzt nicht wirklich überraschend, denke ich, oder? Nein. Also ich hatte es nochmal auf unseren Social-Kanälen auf Facebook zur Diskussion gestellt, aber ich glaube, alle waren sich einig, dass es letztes Jahr vielleicht noch knapper war. Dieses Jahr LeBron, sage ich schon, Draymond Green auch für uns auf der 2 gelandet ist, aber Kawhi Leonard dann doch rechtmäßig den Back-to-Back-Titel gewonnen hat. Ja, zu der Serie vielleicht nur 2 kurze Sätze von mir. Die Spurs machen das, was sie machen müssen. Memphis hat natürlich durch den Ausfall von Mike Conley und von Marc Gasol ihre beiden besten Spieler verloren. Das zeigt sich jetzt mit Chris Anderson und Co. in der Startformation. Kannst du gegen die Spurs nicht bestehen und ich glaube, die Serie ist schneller vorbei, als sie angefangen hat. Da wird man auch, und deswegen glaube ich, ist es interessanter über die Spurs. Das soll gar nicht, also ich meine es überhaupt nicht despektierlich, diese Serie jetzt so schnell abzukanzeln. Über die Spurs wird spannender zu sprechen sein, wenn sie tatsächlich auf einen halbwegs ebenbürtigen Gegner treffen. Denn das sind die Memphis Grizzlies anhand der Ausfälle, die ich gerade genannt habe, unter anderem nicht. Deswegen müssen die Spurs auch nicht das zeigen, was sie eigentlich können. Das ist Dienst nach Vorschrift, meiner Meinung nach. Und wenn man sich jetzt das Bracket anschaut, ist es natürlich so, dass es aussieht, als sei OKC der dankbarere Gegner in der zweiten Runde als die Clippers. Vor allem, wenn man sich anschaut, dass jetzt Golden State und San Antonio natürlich schön ihre Stars auf die Bank setzen kann. Da wird nicht sonderlich viel gespielt. Die beiden Spiele sind im Schnitt mit 30 Punkten Unterschied entschieden worden für San Antonio. Bei Golden State sieht das nicht anders aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass Stephen Curry da sogar die ganze Serie aussetzen wird. Das wäre wahrscheinlich echt der cleverste Weg zu gehen, auch wenn er spielen könnte. Wieso gibt man ihm nicht einfach dann insgesamt bis zu 2 Wochen Rest? Ich würde sogar so weit gehen, das vielleicht zu machen, wenn es dann eventuell 3-1 stehen sollte. Also nach einem 3-0 es dann zu einem 3-1 kommen sollte und man das Spiel verliert. Aber ja, ich glaube, dass San Antonio eigentlich ganz happy ist drüber. Wir werden ja gleich noch über die OKC und die Clippers, aber gut, da ist es mal wieder typisch Spurs, da wird man abwarten, einen Tee trinken und dann ganz viel Gameplan und ich denke, da sitzen jetzt schon viele Assistant Coaches im Filmroom und bereiten sich auf die nächste Serie vor. Das denke ich auch. Also, liebe San Antonio Fans, nehmt es uns nicht übel. Die San Antonio Spurs werden im Laufe dieser Playoffs noch ausführlichst behandelt und analysiert und besprochen, aber lasst uns das machen, wenn es wirklich eine richtige Serie gibt, denn ich glaube, wir sind uns beide einig, das wird ein 4-0. Die Spurs wollen da schnell durch, nicht nur um ihre Spieler auf der Bank zu resten, sondern auch zu Hause und im Eisbecken und im Hotel und so weiter und so fort schnell in die nächste Runde einziehen. Dann lass uns doch vielleicht wirklich, wie ich es gerade angesprochen habe, zu Portland gegen die Clippers springen. Denn auch da steht es 2-0 mittlerweile. Ja, das muss ich auch im Prinzip ein bisschen mit einem Sternchen versehen, weil ich das zweite Spiel nicht gesehen habe. Da kenne ich nur das Ergebnis und den Boxscore. Sah ganz anders aus als das erste Spiel. Während es ganz klassisch war, dass ich nenne es jetzt einfach mal die großen 4 bei den Clippers extrem solide gespielt hatten und dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt haben, hat Blake Griffin im Prinzip wirklich ein ganz, ganz leises Spiel gehabt und auch DeAndre Jordan war im Prinzip nur an den Brettern wirklich dominant. Es schien also ein bisschen ausgeglichener zu sein. Hast du dieses Spiel angeschaut? Ja, das zweite Spiel habe ich tatsächlich ein bisschen gesehen und da muss ich im Falle von DeAndre Jordan sagen, dass er unheimlich viele Schüsse verändert hat. Also gerade Damian Lillard und CJ McCollum haben unheimlich oft versucht, zum Korb zu ziehen. Und alleine die Präsenz von DeAndre Jordan hat ausgereicht, um sie so ein Stück weit zu verunsichern und dann zu schlechten Wurfquoten auch in unmittelbarer Nähe des Korbs zu bringen. Teilweise ist mir aufgefallen, dass Chris Paul sogar Damian Lillard eine Seite angeboten hat, von der er wusste, dass dann DeAndre Jordan einrücken wird. Und er einfach die Arme lang gemacht hat. Er hat ihn, glaube ich, sogar alleine Damian Lillard 2-3 Mal ans Brett gepinnt und selbst Cole Aldridge hat es geschafft, einen Block gegen die beiden starken Guards der Portland Trailblazers abzusondern. Aber das war schon recht deutlich, dass gerade dieser Zug zum Korb gegen die Großen, vor allem gegen DeAndre Jordan, da fast überhaupt gar nicht möglich war. Und vorne hat, glaube ich, einfach was so Leadership-Qualitäten, was Strategie auf dem Spielfeld angeht, Chris Paul, Damian Lillard schon ein Stück weit seine Grenzen aufgezeigt. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt ein bisschen gestern überlegt, ist wahrscheinlich wirklich der beste Point Guard, pure Point Guard, ja, unsere Generation im Prinzip, muss man ja wirklich schon sagen. Also man müsste, glaube ich, echt recht lang zurückgehen, vielleicht sogar zu Isaiah Thomas von den Bad Boys, bis man jemanden findet, der eine ähnlich gute Karriere ausprobieren kann. Also mit purer Point Guard meinst du jemand, der wirklich nur Aufbau spielt? Also wenn man jetzt zum Beispiel Allen Iverson halt als Shooting Guard. Oder auch Steph Curry. Also oder Russell Westbrook, die halt irgendwie ein Stück weit alles machen, auch das Spiel lenken, aber eben doch dann eigentlich auch die wichtigste Scoring-Option im Team sind. Das ist Chris Paul ja, wenn Blake Griffin fit ist, ja nicht unbedingt. Deswegen hast du wahrscheinlich recht, wenn man jetzt Point Guard wirklich als Aufbauspieler und als Stratege und so Ordner des ganzen Teams wahrnimmt, dann würde mir jetzt gerade auch kein besserer einfallen. Ja, also ich denke, dass man das natürlich sieht in der User Trade, aber auch einfach den Eye-Test, wenn man sich die Spiele anschaut, dann sieht man, wie sehr er tatsächlich der personifizierte Floor General ist und das Spiel lenkt. Gerade wenn es darauf ankommt, im letzten Jahr in den Playoffs hat man das umso mehr gesehen, als sie die San Antonio Spurs rausgeworfen haben in einer wirklich epischen First Round Series. Vielleicht kleine Anekdote da nochmal, vermisse ich wirklich, dass jetzt keine der Serien wirklich packend ist. Ich glaube, das sieht auch Adam Silver so, das tut ein bisschen weh. Ja, insofern freue ich mich drauf. Ich bin in der zweiten Runde dann ein bisschen spannendere Matchups zu sehen, vor allem im Westen. Das wird dann, glaube ich, was ganz, ganz anderes. Das glaube ich auch. Eine Frage vielleicht noch, da wir das in einer der letzten Folgen behandelt hatten. Jetzt ist Blake Griffin wieder zurück. Nach langer Verletzung, nach langer Sperre. Die Clippers haben ohne ihn sehr gut in der Regular Season gespielt. Er ist noch lange nicht an den Zahlen, die man sonst von ihm kennt, wo er auch in der MVP-Conversations schon mit drin war in den letzten 1-2 Jahren. Wie wichtig ist das für die Playoffs, dass Blake Griffin doch wieder in Richtung, was hat er vorher gehabt, 24, 10 und 5 kommt? Oder meinst du, das Clippers-Team ist mittlerweile so in der Tiefe oder in der Breite, auch in den Rollenverteilungen durch zum Beispiel jemanden wie JJ Redick, in der Lage, das auch dauerhaft auszugleichen? Selbst wenn er jetzt über die Playoffs bei 15, 8 und 3 landet. Also ich glaube, dass das durchaus realistisch ist. Im ersten Spiel war er schon da, da hat er, glaube ich, echt fast genau dieselben Zahlen aufgelegt. Das heißt, dadurch, dass er jetzt schlechten Scoring-Output im zweiten Spiel hatte, ist er, glaube ich, jetzt so bei 15, 10 und 5. Ich glaube auch, dass das Matchup in der zweiten Runde, das habe ich ja, glaube ich, im letzten Pod schon erwähnt, gegen Draymond Green dann durchaus gut sein kann oder positiv für ihn. Ich glaube, dass er da wirklich glänzen kann mit seinem Skillset und ich habe da ehrlich gesagt nicht sonderlich viel Bedenken. Ich bin jetzt keiner, der sagt, in den Playoffs sei irgendwie ein Team ohne Blake Griffin besser dran, weil das ist meiner Ansicht nach ziemlich Kümkes. Okay. Tipp für die Serie? Interessant, weil Portland nach wie vor so ein bisschen everybody's darling ist, so scheint mir. Trotzdem muss man ja ganz klar sagen, haben sie jedes Spiel bislang mit 20 Punkten durch Abstand verloren gegen die Clippers. Rip City und sowas, vielleicht muss man das ein bisschen beachten. aber das Team ist doch noch arg grün hinter den Ohren. Jetzt außer Damian Lillard und Chris Kamen. Insofern glaube ich, dass es ein Sweep geben wird. Glaube ich auch. Ich hatte erst noch so ein bisschen überlegt und war mir nicht sicher, ob ein Spiel im Rose Garden, das ja neben den Golden State Warriors als die Arena mit der besten Stimmung in der Liga gilt, ob das dazu reichen wird und vielleicht ein explosives Spiel von Damian Lillard, um ein Spiel zu gewinnen. Aber ich glaube, das wird relativ schwer. Und die beiden ersten Spiele, auch wo jetzt schon Adjustments gemacht werden konnten, haben nicht dazu geführt, dass irgendwie der Spielverlauf enger geworden wäre. Also hänge ich mich da dran mit 4-0. Chris Paul wird sich da in seiner defensiven Ehre auf jeden Fall dazu bemächtigt fühlen, das nicht zuzulassen fehlt. Zwei Serien haben wir noch im Westen. Welche magst du zuerst, den amtierenden Champion oder Dirk? Keine von den beiden Serien ist sexy. Du kannst entscheiden. Dann lass uns die Golden State Warriors besprechen, weil ich glaube, das Interessanteste an der Serie ist aktuell die Verletzung von Steph Curry, denn auch hier, liebe Warrior-Fans, nicht in den falschen Hals bekommen, aber die Serien werden in Zukunft noch interessanter werden und da wird es mehr Gesprächsstoff geben, weil ich glaube, das wird am Ende dann doch eine relativ klare Kiste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein James Harden alleine ausreichen wird, um den Warriors in irgendeiner Art und Weise gefährlich zu werden. Die Houston Rockets haben es immer noch nicht geschafft, meiner Meinung nach, Dwight Howard ein paar mehr Touches zu geben unterm Korb. Gerade wenn Golden State die Phasen hat, in denen sie klein spielen, das in irgendeiner Weise versuchen auszunutzen. Es wird sehr viel Iso-Ball gespielt. Es wird versucht, irgendwie an dieses alte Slash und Kick anzuknüpfen, was aber jetzt schon in der Regular Season nicht so gut geklappt hat wie im letzten Jahr. Also selbst ein 40 oder 45 Punkte Spiel von James Harden halte ich doch nicht für ausreichend, den Warriors in irgendeiner Art und Weise gefährlich zu werden. Ja, weil wenn das geschehen würde, brauchst du trotzdem 120, um die Warriors zu schlagen. Ja, das, genau. Also auch genau, wenn jetzt Stephen Curry nicht dabei sein sollte, muss man das vielleicht relativieren, dann sind das vielleicht weniger, aber über 100 wird es auf jeden Fall sein, insofern, weiß ich nicht. Glaube ich auch, dass das eher nach einem Sweep aussieht. Harrison Barnes verliert vielleicht echt ein bisschen Geld, auch wenn es natürlich mindestens oder nur einen GM braucht in der Liga, der ihm irgendwie einen Vertrag unter die Nase hält und mit dem Geld wedelt. Aber bislang 4 von 22 aus dem Feld. Klar, die Defense ist solide, aber jetzt meiner Ansicht auch nicht wirklich herausragend. Würde es doch in den Reihen der Clippers einen Flügelspieler geben, der das ausnutzen könnte, aber leider nicht. Was dem Rest der Liga vielleicht dann noch mehr als ohnehin schon Angst machen sollte, jedenfalls, was heißt Angst, aber was mir so ein bisschen Respekt Respekt abgezollt hat? Nee, keine Ahnung. Wo ich Respekt zollen muss. So, wo ich Respekt hatte, war, wie schnell die Golden State Warriors den Ausfall von Stephen Curry, der sich ja am Fuß und am Knöchel verletzt hat, und du hast es schon angesprochen, man weiß noch nicht, ob er jetzt übermorgen, in einer Woche oder wann auch immer wiederkommen wird, dass er wiederkommen wird, steht fest. Aber wie schnell die das kompensiert haben, dass dann auf einmal Klay Thompson aus dem Schatten von der Second Banana zur First Banana wird und 34 Punkte auflegt, John Livingston und Iguodala 16 und 18 von der Bank machen, als wäre das alles überhaupt kein Problem. Ja, da hast du recht. Das ist sicherlich eine Sache, die das Team auszeichnet. Iggy da wieder auch einmal als Spielgestalter. Ich meine, die 10 Assists in 2 Spielen sehen nett aus, aber ich glaube, da hat er doch noch ein bisschen mehr gemacht, was so das Dirigieren der Offense betrifft. Und ja, ist durchaus anzuerkennen. Jetzt möchte ich aber doch noch ein bisschen Pfeffer da reinbringen. Vielleicht das die letzten Sätze zu Golden State. Du hast mir unter der Woche einen Artikel auf die Facebook-Wand gepinnt, in dem der Owner der Golden State Warriors genau über diese Aufstellung des Kaders, die wir gerade so gelobt haben, gesprochen hat, was aber, ja, sag ich mal, nicht unbedingt von Demütigkeit geprägt war. Ach, ganz klipp und klar gesagt, das ist einfach ein absolut arrogantes Verhalten, was meiner Ansicht nach durch die Bank auch fortgeführt wird von anderen Persönlichkeiten der Franchise, beginnt bei den Spielern über Steve Kerr. Und man muss dazu sagen, es ist wirklich nur eine ganz schmale Gratwanderung zwischen dieser gewissen Cockiness und dem Selbstbewusstsein eines Champions und der puren Arroganz und Respektlosigkeit gegenüber eben anderen Franchises und anderen Teams. Und das ist ganz klar zu sehen, meiner Ansicht nach. Mhm. Vielleicht als Hintergrund, der Owner der Golden State Warriors hat von sich gegeben, nicht nur, dass er denkt, dass er derjenige ist, der im Prinzip die große Weitsicht hatte, dieses Team so zusammenzustellen und so spielen zu lassen mit dem sogenannten Death Lineup und so weiter und so fort, während natürlich allein schon die Coaches gesagt haben, dass Draymond Green und die ganze Sache eigentlich nur damit zu tun hatte, dass David Lee sich verletzt hat letzte Saison, niemand wusste, wie gut er ist. Das vielleicht nur dazu. Was mich aber viel mehr aufgeregt hat, ist, dass er im Prinzip wirklich Schmutz geworfen hat zu anderen Franchises, die seit deutlich längerer Zeit einen soliden Job machen und mehr als das, als die Golden State Warriors, die im Prinzip noch ein Experiment und ein Labor von Don Nelson waren, der eigentlich derjenige war, der die Franchise umgedreht hat. Und da muss man vielleicht auch noch kurz erwähnen, da waren die Ownership nicht so an Bord, dass er dann wirklich der Erste war, der Small Ball gespielt hat. Stichwort Upset gegen den Firstplatzierten Dallas. Ja, Mann. Und so weiter und so fort. Das war im Prinzip nur, weil man einen besoffenen Alkoholiker als Trainer hatte, der ahead of his game war. Und das wird jetzt niemand mehr sagen. Das ist so, ach ja, wir sind so smart und wir haben so eine krasse Kultur und wir sind in allen Belängen unserer Franchise vorne und sei es medical oder analytical. So, ja, Bullshit. Frag doch mal Assi Bluford von den Spurs oder frag doch mal bei den Spielern, die Dallas Mavericks unter Vertrag nehmen, was so die Professionalität der Franchise betrifft. Sei es, welches Team war das erste, was keine Charterflüge mehr genommen hat, die ein eigenes Flugzeug hatten, die irgendwie eine Training Facilities hatten, die beste war, das waren die Dallas Mavericks in dem Fall. Und sowas regt mich halt einfach enorm auf. Irgendwie. Merkt man kaum. Ja, also. 16 Bars abgefeuert, Mann. Hässlich. Was für ein Feuerwerk, geil. Nein, du hast aber völlig recht. Also ich fand das auch, gerade wenn man Champion ist und dann auch noch den Regular Season Record geknackt hat, muss man sich jetzt auch nicht noch eine Woche danach vor die Presse stellen und sagen, dass man allen anderen Franchises Lichtjahre voraus ist. Abwarten. Dieses Statement ist nur 3 oder 4 Siege davon entfernt, in die Lächerlichkeit gezogen zu werden. Also vielleicht erst nach den potenziellen Finals dann den Mund so weit aufreißen. Kommen wir zur letzten Serie, die wir besprechen wollen, und das sind die gerade angesprochenen hochprofessionellen Dallas Mavericks gegen die Oklahoma City Thunder. Im ersten Spiel hat's richtig auf die Fresse gegeben und im zweiten Spiel gab's das Spiel mit dem geringsten Score bisher, 85-84 mit einem absolut verrückten Finish. Und zu aller Überraschung konnten die Dallas Mavericks die Serie ausgleichen aufgrund einer MVP-Leistung von Raymond Big Mac Felton. Big Cat Felton, Mann. Ich bin ausgerastet zu Hause. Da kann ich ja jetzt ein bisschen emotionaler werden. Was das für ein Feuerwerk war, Mann. Die könnten die letzten 3 Spiele jetzt im Prinzip die Cheerleader und irgendwie, weiß ich nicht, das Maskottchen spielen lassen und ich würde immer noch mit einem Lächeln auf dem Gesicht rumlaufen. Was das für eine Kiosk-Truppe ist, die da rumlief. Aber diese Kiosk-Truppe ist halt einfach dermaßen motiviert gewesen, diesen Cocky-Spielern und den tanzenden Oklahoma City Thunder da irgendwie ein bisschen einen Haken zu schlagen. Und genau das haben sie gemacht. Und wie sehr habe ich mich gefreut, dass Russell Westbrook und Co. Da jetzt mal nach Hause gehen durften und ein paar Tage warten konnten, um sich anzuschauen, was sie da fabriziert haben. Was ich einen Wesley Matthews abgefeiert habe, und das muss man jetzt auch, muss ich mir mal wirklich die 30 Sekunden nehmen, viel zu viel Geld bekommen, aber wenn du jemanden wirklich so viel Geld gibst und er so eine Arbeitsmoral hat und so eine Einstellung und so ein absoluter Profi ist, dann doch lieber auch so einem Charakter wie Wesley Matthews, der nur Scheiße geworfen hat, offensiv, aber das ist absolut nicht das, was er aufs Parkett gebracht hat. Der hat wirklich 110% geliefert, 7 von 33 für Durant. Ich weiß, das wird nicht nochmal passieren. Und da waren auch einige Sachen dabei, wo er wahrscheinlich hätte Calls bekommen müssen. Aber das ist mir tatsächlich komplett egal, weil letztlich das Team den Sieg davongetragen hat. Und ja, es war einfach großartig anzuschauen. Dirk hatte noch nicht mal ein gutes Spiel. Man muss natürlich erwähnen, wenn man jetzt Raymond Felton nimmt, Devin Harris, Darren Williams mit einem halben Knöchel und so weiter und so fort, das ist tatsächlich taktisch zu mindestens 50%, weil Teams absolut Pampers tragen, wenn Dirk Nowitzki in einem High-Pick-and-Roll ist. Das siehst du jedes Mal, dass du teilweise ein offenes Layup für Barea nimmst, anstatt einen Contested-Dreier für Dirk. Die bleiben wirklich an ihm geklebt und das hilft natürlich diesen kleinen Spielern ungemein, dann offene Würfe zu bekommen. Trotzdem, egal, wie gesagt, musst du trotzdem erstmal machen. Genau. Musst du trotzdem erstmal machen. Und wie du gesagt hast, Wesley Matthews, scheißegal, was der vorne für Butterbrote geworfen hat, jeden einzelnen Schuss von Kevin Durant hat er contestet. Jeden der einzelnen Schuss. Er ist 80 Zentimeter kleiner als Durant. Mindestens. Wirklich, wie ein Pitbull. Total geil. Und zu dieser Tanzgeschichte nochmal. Habt ihr mit Sicherheit gesehen, wie Russell Westbrook und wer war der Rookie, ne? Mit wem hat er das zusammen gemacht? Ja, mit Cameron Payne zusammen ihren Pre-Game-Tanz irgendwie aufgeführt haben und Charlie Villanueva, unser beider absoluter Fan-Favorite, hat sich dazwischen gestellt und als alter Veteran wollte den beiden irgendwie da so ein bisschen ins Gehege kommen und deren Konzentration oder deren Tanz da irgendwie stören. Das hat er auch geschafft und Russell Westbrook reißt ihn dann an der Schulter um und wird dann noch irgendwie wilder, als hätte er sich vor dem Spiel 3 Ecstasy-Tabletten reingeschmissen. Ein Freund von mir hat unter unseren Post geschrieben, normalerweise für so eine Geschichte würdest du von jedem erfahrenen Spieler in der Kabine Backpfeifen bekommen. Und das würde ich auch gerne mal so stehen lassen. Ich fand es total affig und ich fand es mega lustig, wie Charlie V als 47. Mann von der Bank sich zwischen Russell Westbrook und Cameron Payne stellt und so, ach Jungs. Dann hat er noch irgendwie nach dem Spiel gesagt, als er darauf angesprochen wurde, ja gut, tanzen können sie in einem Club oder so, ne? Das hat nichts mit Basketball zu tun. Lass die Kinder mal. Paar Shoutouts für die Jungs, die uns da die zum Schmunzeln gebracht haben auf unserer Facebook-Page. Marcel Grote meinte, der ein oder andere Spieler der älteren Garde hätte wahrscheinlich direkt ein paar Backpfeifen verteilt. Ja, genau. Quittung für die Hampelei haben die beiden Schauspieler bekommen. Gab's natürlich direkt ein Like für. Oliver Krabbe meint, was soll denn diese Tanzscheiße auch? Früher wärst du dafür ausgelacht worden. Und zu guter Letzt, Björn schreibt Charlie Wies Antwort, if you wanna go dancing and stuff like that, go to a nightclub. Großartig. Ja, ist so. Allein deswegen hat Dallas eigentlich schon neben dem Platz die Serie. Ja, die Basketballgötter haben gesagt, nee, Kevin Durant, du kriegst heute einen Krampf im Finger, im kleinen Finger, wenn du zum Wurf antrittst, 7 von 33, das Spiel geht an die Mavericks. Ganz ehrlich, ich meine, was hat sich da auch bitte OKC gedacht? Die haben 5 offene Looks bekommen am Ende des Spiels, das Spiel zu gewinnen. 5. Raymond Felton verwirft noch 2 Freiwürfe vorne, hintereinander. Das Spiel könnte längst vorbei sein. Und die kriegen 5 Tries. Und es war natürlich dann ein Wink des Schicksals, dass sie tatsächlich den Tipp in erfolgreich gestalten. Alle denken, sie hätten gewonnen. Und das wird dann allerdings von Steven Adams abgewunken, weil es eben nach dem Wasser war. Großartig. Ja. Vielleicht noch eine Sache, was das so basketballerische taktische angeht in dieser Serie. Wir hatten gerade, als wir angefangen haben zu skypen, vor der Aufnahme kurz über den Zach Lowe Podcast gesprochen. Ich habe nicht alles von dem Podcast gehört, aber eine Sache war ganz interessant. Da haben die auch über die Serie gesprochen und Zach Lowe sagte so sinngemäß, eigentlich hat Oklahoma City nur 3 Spielzüge. Natürlich alle über Kevin Durant und alle Russell Westbrook und alle irgendwie auf deren athletische Fähigkeiten ausgelegt. Die sind aber alle eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man sich die Spielzüge mal selber anguckt. Mit denen kann man auch arbeiten und diese 3 Spielzüge müssen auch in der Crunch-Time reichen. Allerdings werden die nur so mit halbem Arsch gelaufen oder halber Geschwindigkeit. Und das ist das große Problem. Die beiden Jungs sind halt so davon überzeugt, jeden im One-on-One schlagen zu können, dass sie gar nicht mehr meinen, das mit Vollspeed machen zu können, sondern dass das Ganze so behäbig anläuft und so ein Kettenhund-Team, absolut, was auch noch eingestielt ist wie ein Schweizer Uhrwerk, wie die Dallas Mavericks, die erkennen das natürlich total früh, machen die Wege zu und dann ist jeder Shot auf einmal contested. Der zweite Stat, den Zach Lowe da genannt hat, fand ich auch ganz interessant. In der Crunch-Time, also in den letzten 5 Minuten des Spiels, über die ganze Regular Season hinaus hat Oklahoma City die 6. schlechteste Defense in der ganzen Liga. Ja, nicht umsonst haben sie extrem viele Spiele verloren gegeben, indem die gegnerischen Teams das Spiel noch gedreht haben, sei es in der Crunch-Time oder im 4. Viertel. Und das wirft auf jeden Fall einige Fragen auf und macht das die Serie, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Oklahoma City aufgrund aufgrund des ungefähr 1000-fach besseren Talents sich durchsetzt, gegen Golden State, gegen San Antonio eben nicht leichter. Ich glaube, dass das, wenn Dallas mit dieser Einstellung ihnen Probleme gibt, wie sieht das denn aus mit einem San Antonio-Team, das tatsächlich überhaupt mal Basketballtalent hat? Also klar, ich meine, Dallas hat natürlich, ich möchte das jetzt nicht schlecht reden oder so, die haben schon NBA-Spieler in ihrem Team, vielleicht 4 oder 5, aber San Antonio ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Garde. Hm. Möchtest du wissen, wie es gerade steht zwischen den beiden? Ja, gerne. 46-32 für OKC. Ja, 5 Minuten nichts. Im zweiten Viertel. Nö, sag ich auch gar nicht. Absolut also, egal, können wieder mit 100 Punkten Vorsprung gewinnen. Ich sag dir, das Spiel danach wird wieder eng. Ich gehe davon aus, dass Dallas noch ein Spiel holt. Russell Westbrook 1 von 4 aktuell. Raymond Felton 2 von 2. So. Ich glaube, ohne jetzt die Starting Five zu kennen, es startet Raymond Felton, Justin Anderson, ein Rookie, und Saša Pečulija plus Dirk und Wesley Matthews. Let me see. Nee, tatsächlich Barea. Ah, er spielt wieder, okay. Tatsächlich Barea, 3 von 8 aktuell. Ja, ansonsten auch bei OKC nichts großartig verändert. Spielen beide so wie in den ersten beiden Spielen. Ihr werdet ja schon kennen, das Ergebnis, wenn ihr uns jetzt hört. Vielleicht den letzten Punkt, der nochmal überleitet auf ein, zwei News-Segments, die wir doch noch erwähnen wollen zum Schluss. Es macht wirklich unfassbar viel Spaß, einen guten Coach zu haben. Und ich weiß, dass ich jetzt Salz in deine Wunde reibe. Aber ich möchte das doch mal kurz erwähnen. In den Playoffs ist es wirklich schön zu sehen, dass einfach fast jedes Team in den Playoffs gut gecoacht ist. Wir haben eben über OKC gesprochen, deshalb nenne ich fast. Aber was die Dallas Mavericks betrifft, ist es einfach wirklich eine Augenweide zu sehen, was Rick Carlisle da macht, wie er das Team einstellt, wie er an der Seitenlinie agiert und wie du halt siehst, dass er sofort interveniert, wenn er sieht, dass etwas nicht in die richtige Richtung läuft und es wirklich keine Sekunde zu spät kommt. Allein wie er sich bei den Schiris aufregt oder wie er mit denen kommuniziert, lohnt sich schon im Prinzip ein Spiel sich anzuschauen, weil das alles komplett mit einem Ziel ist und es wirklich dem Team hilft. Ja, tut mir leid. Schön für euch. Tut mir leid. Tom Thibodeau hat bei Minnesota unterschrieben und Scott Brooks, das hast du mir gerade gesagt, wegen deinem Zweitagesvorsprung dem Rest der Welt gegenüber, hat bei Washington unterschrieben. Big News. Ja, das heißt, die Washington Wizards mutieren immer mehr zu den Washington Thunder und versuchen sich zu prostituieren, um Kevin Durant unter Vertrag zu nehmen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir haben eben gesagt, 5 Jahre, 35 Millionen. Ob er überhaupt 3 Jahre dort spielen wird, man weiß es nicht. Ja, scheiß auf die 35 Millionen, aber 5 Jahre. Ne? Also, was machen sie denn mit dem, wenn Durant nicht kommt? Ja, also es ist beileibe jetzt kein schlechter Coach. Ich bin immer jemand, der ein bisschen outside of the box denken bevorzugt. Ich fände zum Beispiel für Washington echt cool, wenn sie Ettore Messina sich überlegt hätten. Da hätten sie natürlich warten müssen, bis die Playoffs zu Ende gespielt worden sind von San Antonio. Ich glaube, dass das ein Markt ist, wo Ettore Messina wirklich die Ruhe bekommen könnte und in John Wall jemand hat, der im Prinzip der verlängerte Arm des Coaches auf dem Feld ist. Jetzt haben sie sich für Scott Brooks entschieden, ist okay, ist aber auch nicht great. Tom Thibodeau wird Karl Anthony Towns und Andrew Wiggins zu absoluten Defense-Monstern machen, die aber wahrscheinlich mit 25 Jahren dann schon mehr Meilen gelaufen sind als Haile Gebrselassie. Ja, deshalb könnte man ihre Gesichter wahrscheinlich auch mit dem Steve Young, mit dem Swaggy P, Nick Young Meme versehen in ein paar Jahren, dass sie dann irgendwie zurückblicken und sagen, wie war das noch? Thibodeau bekommt auf jeden Fall wahnsinnig viel Macht. Und ob das auf die lange Frist so gut ist, sei wirklich mal dahingestellt. Ganz klar, er ist mit Abstand der beste Coach vom Talent, der auf dem Markt war. Und ich glaube auch, dass das die richtige Entscheidung war für Minnesota. Sie haben unfassbar viel Talent und das muss jetzt endlich mal genutzt werden. Ich glaube, Orlando würde sich wünschen, ja, in den nächsten Jahren so auszusehen und das Talent tatsächlich umzumünzen in Playoff-Spiele und hoffentlich dann auch Seriensiege. Trotzdem muss man ganz klar sagen, Tom Thibodeau muss seine Sicht der Dinge, wie er Basketball sieht und vor allem die medizinische Seite des Basketballs, die immer wichtiger wird, überdenken. Wenn er das nicht macht, wird es in 5 Jahren wirklich nicht gut aussehen dort. Nee, dann soll sich Andrew Wiggins mal mit Lou Alden unterhalten, wie das aussieht. Oder wie das aussehen kann und was für Schmerzen das sind. Der Felix Magath der NBA. Ja, vielleicht noch ein bisschen taktisch gewiefter, aber gut, Felix Magath hat er wenigstens auch ein paar Titel geholt. Ja, dafür hat Felix Magath aber Hügel mit 90% Steigung aufschütten lassen, wo er die Jungs hochreinlassen hat. Karl Anthony Towns postet gerade bei Twitter das Crying Jordan Meme. Auf seine beiden Füße, auf seine beiden Knie kommt das drauf. Oh, ich rieche ein Paintjob deinerseits. Sehr gut. Ja. Oh, meine Microsoft Paint Qualitäten. Ja, gefragt. Gib doch mal bei der Volkshochschule einen Paint Workshop für Ü50 Menschen. Ja, die fühlen sich, als hätten sie dann wahrscheinlich einen Keynote und Photoshop Kurs von Steve Jobs persönlich bekommen. Genau. Ja. Okay, ich glaube, wir sind durch. Mhm. Ach so, das haben wir in mehreren Posts schon. Ja. Für die Serie. Prediction für OKC. Ich sag 6. Ich sag 5. Ja. Was? Ich sag 6, ich sag 5. Ja. Heute wird Charlie V spielen. Heute gibt's Garbage Time. Ja, jetzt sind's schon fast 20. Scheiß drauf, auf zur Arbeit. Charlie, sie sollen 3er zwischen und dann tanzen, Mann, bitte. Wirklich. In Westbrooks Fresse. Einfach so. Rick Carlin mit Timeout. Westbrook darf nicht mehr spielen. Sofort ausgewechselt. Ja. Doch, der weiß auch, dass es geil ist. Das fänden alle lustig. Ja, damit haben wir doch alles durch. Wir geloben Besserung und versuchen die Taktung ein wenig, ich schiele mal nach Shanghai rüber, wir versuchen die Taktung ein wenig kürzer zu halten. Am Wochenende. Mal gucken, ob wir das schaffen. Genau, am Wochenende haben wir beide irgendwie mit Sicherheit wieder einen Slot. Dann sind wieder einige Spiele gespielt. Und bis dahin fleißig, haut euch die Nächte um die Ohren. Wir haben jetzt gerade die Nacht von Donnerstag auf Freitag, jedenfalls in Deutschland. Der Phil ist schon bei Montag. Und dann hört ihr den Pod am Freitag und dann nichts in allzu ferner Zukunft hören wir uns dann wieder. Ne? Machen wir. Alles klar. From downtown. Reingehauen.